Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Letztes Mal haben wir nützliche Ausdrücke zum Buchen einer Reise gelernt. Richtig. Wiederholen wir kurz das Wichtigste. 有没有去云南的路线? 有没有去云南的路线? Haben Sie die Reise nach Yunnan? Und Sie werden sicher nicht enttäuscht sein, heißt auf Chinesisch. 你们一定不会失望的。 你们一定不会失望的。 我希望日程不要太紧。 Ich hoffe, das Programm ist nicht zu straff. 我希望日程不要太紧。 我想多去些地方。 Ich möchte noch mehr Orte besuchen. 我想多去些地方。 Und der letzte Satz. 哪儿卖纪念品? 哪儿卖纪念品? Wo kann ich Souvenirs kaufen? Hier noch einmal alle Dialoge der letzten Lektion. 你好。 有没有去云南的路线? 有, 5月1号出发, 7号返回北京。 那个地方风景好吗? 放心吧, 你们一定不会失望的。 我希望日程不要太紧。 当然, 旅游是为了放松和休息。 我想多去一些地方。 没问题, 我帮你安排。 哪儿卖纪念品? 哦, 一直往前走, 就能看到了。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 请问邮局在哪儿? 我要寄包裹。多长时间能到? 我要取包裹。我要买几张明信片。 Viele Leute versenden heute E-Mails, trotzdem muss man ab und zu noch zur Post, um verschiedene Dinge zu erledigen. Richtig. Und darum geht es auch in der heutigen Lektion. Gut. Immerhin muss man ja manchmal dort Geld anweisen oder ein Paket abholen. Zuerst, wie sage ich Postamt auf Chinesisch? Das heißt, 邮局. 邮局. Yu heißt Post. Yu. Ju ist die Bezeichnung für ein Amt oder eine amtliche Behörde. Ju. Wenn ich also nach dem Weg zur Post frage, kann ich dann Yuju Zainar sagen? Ganz genau. 请问 Yuju Zainar. 请问 Yuju Zainar. Entschuldigung, wo ist der Postamt? 请问邮局在哪儿? 就在前面拐角处。 Was sage ich, wenn ich ein Paket verschicken möchte? Zum Beispiel, 我要寄包裹。我要寄包裹。 寄, verschicken oder senden. 寄, 包裹, Paket. 包裹。我要寄包裹。寄到哪儿? 寄到香港。 Wie frage ich auf Chinesisch danach, wie lange das Paket unterwegs ist? Du kannst fragen, 多长时间能到? 多长时间能到? 多长时间 heißt wie lange? 多长时间? 我要寄包裹去香港, 多长时间能到? 最少两个星期。 Und wenn ich ein Paket abholen will? Dann kannst du sagen, 我要取包裹. 我要取包裹。 取 nehmen, abholen. 取。 我要取包裹。 请给我看一下你的包裹单和护照。 Ich möchte auch ein paar Postkarten kaufen und sie an meine Freunde schicken. Wie sage ich das auf Chinesisch? 我要买几张明信片寄给朋友。 我要买几张明信片寄给朋友。 买 kaufen 买 几张 ein paar Stück。张 ist ein Zelleinheitswort für Papier, Gemälde oder Tickets. 几张 明信片 Postkarte. 明信片 寄给 senden an oder verschicken. 寄给 朋友 Freund. 朋友 我要买几张明信片寄给朋友。Ich möchte ein paar Postkarten kaufen und sie an meine Freunde schicken. 我要买几张明信片寄给朋友。 我要买几张明信片寄给朋友。 嗯，印有长城和故宫的很合适。 Bevor wir uns alle Dialoge noch einmal anhören, noch eine kurze Wiederholung. Entschuldigung, wo ist das Postamt, heißt auf Chinesisch? 请问邮局在哪儿？ 我要寄包裹。 Ich möchte ein Paket verschicken. 我要寄包裹。 多长时间能到？ 多长时间能到？ Wie lange dauert es, bis es ankommt? 我要取包裹。 我要取包裹。Ich möchte ein Paket abholen. 我要买几张明信片寄给朋友。Ich möchte ein paar Postkarten kaufen und sie an meine Freunde verschicken. 我要买几张明信片寄给朋友。 Und hier noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion. 请问邮局在哪儿？ 就在前面拐角处。 我要寄包裹。 寄到哪儿？ 寄到香港。我要寄包裹去香港，多长时间能到？ 最少两个星期。 我要取包裹。 请给我看一下你的包裹单和护照。 我要买几张明信片寄给朋友。 嗯，印有长城和故宫的很合适。 Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. In China kann man auf einem Postamt nicht nur Briefe verschicken, Pakete aufgeben oder Briefmarken kaufen. Man kann dort auch seine Telefonrechnung zahlen, ein Bankkonto eröffnen und andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Zeit sind Postspareinlagen ein wichtiger Teil des chinesischen Finanzmarktes geworden. In den letzten Jahren haben Postämter dank der Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung auch ihren Geschäftsbereich erweitert. Während des Mondfestes kann man zum Beispiel direkt am Postamt Mondkuchen bestellen und von dort aus an seine Freunde und Verwandten als Geschenk verschicken. Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Lektion. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man Entschuldigung, wo ist der Postamt auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!